laufe durch die Dunkelheit, keiner kennt den anderen richtig. Ziehe die Kapuze auf, dein Aussehen ist mir nicht wichtig. Auch wenn die Zukunft ungewiss, der Kampf entscheidet. Bringen wir doch mit dem Teufel in die Hölle gleitet. Der, der die Taten schätzt, die man selbst bewirkt und sich nicht fragt, wer sich bei Scream unter der Maske verbirgt. Haben wir nicht alle schon das Leben hinter uns gelassen? Eingetaucht in die solide Identität der Massen, yeah! Obwohl doch jeder festgelegt ist und diese Gefühle nicht schätzt, ist es die Szene, die sich wie beim Kaffee auf den Boden setzt. Haben wir denn nicht gesehen, was mit uns passiert, wenn der Mensch wie bei Spartacus seine Würde verliert? Der tägliche Arbeitsstress wird unser heutiger Feind, denn in diesem einen Feind sind wir alle vereint. Hat er uns nicht etwa schon so in seinen Klauen, dass wir der gesamten anderen Menschheit nicht trauen? Und ich lauf in den Tag hinein, lauf wegen des Laufens sein, lauf wenn der Tag zu Ende geht, lauf weil dich kein anderer versteht. Und ich lauf in den Tag hinein, lauf wegen des Laufens sein, lauf wenn der Tag zu Ende geht, lauf weil dich kein anderer versteht. Die Menge sieht, wie sie tobt. Ich steh unter 3000, warten hier nicht beim Boxen. Trotzdem mach ich schwer bei Platz. Schau mich an, auf unserem Spielplatz regelt man das so. Du machst peinlichen Rap, 100% Außenseiter. Im Paradies treff ich dich wohl als einzig Waren an, denn man selbst im Gotteshaus nicht leiden kann. Gestern noch warst du überheblich, heute bist du perfekt. Aus deiner Sicht der Dinge, doch der Letzte, der schreckt. Denn im Endeffekt ist es nicht so, wie du dich selbst hältst. Auch bist du kein Held, wenn du dich nur verstellst. Sei wie Kick-Ass, ein Verlierer und nutz es aus. Und ansonsten gehst du nur vor dir selbst auch drauf. Sei ein Held, steh auf und zeig es ihnen und pass auf, dass sie nicht vor dir wegfliegen. Schau ihnen in die Augen, Einzelkämpfer for life. Denn der Schwache bleibt und der Starke ist siegreich. Und ich lauf in den Tag hinein, lauf wegen des Laufens sein, lauf wenn der Tag zu Ende geht, lauf weil dich kein anderer versteht. Lauf in den Tag hinein, lauf wegen des Laufens sein, lauf wenn der Tag zu Ende geht, lauf weil dich kein anderer versteht.